Lektion 4 Arbeitswelt Schritt C Übung 18 A Vor 5 Minuten hat jemand für dich angerufen. Ein Herr Peterson oder so ähnlich war sein Name. Wie bitte? Peterson? Ich kenne niemand mit dem Namen Peterson. B Ich habe uns etwas zu essen mitgebracht. Vielen Dank, das ist sehr nett. Aber ich möchte jetzt nichts. Ich habe gerade etwas gegessen. C. Was hat er gesagt? Hast du etwas verstanden? Nein, tut mir leid. Ich habe auch nichts verstanden. D. Hallo, ist da jemand? Komm, wir gehen rein. Ich glaube, hier ist niemand.